auf den frenetischen Schrei, als ob's die Offenbarung sei, als ob's das achte Weltwunder wär. Wir ziehen nie mehr autoritär, fort mit Gehorsam dem unmodischen Alten. Frei sollen sich unsere Kinder entfalten. Als Grund dafür meint man kurz und bündig, der Mensch ist gut und lange schon mündig. Sie sind so frei, sie sind so frei und sind im Kopf noch hohl dabei. Labern Humanismus und Menschenglück und lassen eiskalt die Erziehung zurück. Sie scheißen auf die Alten und ihre Welt. Dieselbe wird jetzt auf den Kopf gestellt. Und wenn alles auf in Scherben fällt, nur der Unsinn zählt auf dieser Welt. Die Kinder wurden nun höflich gebeten, den Älteren kräftig ins Schienbein zu treten. Sie verbissen den Schmerz, sie waren modern, für die Demokratie ertrugen sie's gern. Die so Erzogenen wurden nun älter, die Atmosphäre allmählich kälter. Für sie die Rechte, für die anderen die Pflichten, so ziehen sie Klagen zu den Gerichten. Sie sind so frei, sie sind so frei und sind im Kopf noch hohl dabei. Labern Humanismus und Menschenglück und lassen eiskalt die Erziehung zurück. Sie scheißen auf die Alten und ihre Welt, dieselbe wird jetzt auf den Kopf gestellt. Und wenn alles auf in Scherben fällt, nur der Unsinn zählt auf dieser Welt. Erheben die Faust und werfen mit Steinen, das ist die Freiheit, die sie meinen. Sie brüllen, es lebe die Anarchie, das erst ist wahre Demokratie. Um Deutschland ist uns lange schon bange, wir fragen beklommen, Herrgott, wie lange. Doch die Weisen von Edim fragen mit Beben, haben wir denen zu wenig Freiheit gegeben? Sie sind so frei, sie sind so frei und sind im Kopf noch wohl dabei. Labern Humanismus und Menschenglück und lassen eiskalt die Erziehung zurück. Sie scheißen auf die Alten und ihre Welt, dieselbe wird jetzt auf den Kopf gestellt. Und wenn alles auf in Scherben fällt, nur der Unsinn zählt auf dieser Welt. Sie sind so frei, sie sind so frei und sind im Kopf noch wohl dabei. Labern Humanismus und Menschenglück und lassen eiskalt die Erziehung zurück. Sie scheißen auf die Alten und ihre Welt, dieselbe wird jetzt auf den Kopf gestellt. Und wenn alles auf in Scherben fällt,